keine Diamanten dieser Welt, keine Geschenke und auch kein Geld könnten jemals beschreiben, wie sehr ich dich brauch. Leben werde ich dir gehören, für jetzt und für immer. Sag mir, willst du es auch? Funkelst schöner als das hellste Sternenlicht. Deine Liebe ist wie ein Feuerwerk für mich. Du bist das Sonnenlicht an meinem Firmament. Entfachst die Leidenschaft, die alle Ketten sprengt. 1000 rote Rosen sind für dich niemals genug. Denn seit du in meinem Leben bist, genieß ich jeden Atemzug. Wird sich niemals ändern, du bist alles, an was ich denk. Doch ich kauf dir keine Blumen, nimm diese Zeilen als mein Geschenk. Ich weiß, dass wenn wir auch mal streiten, ja, was ist denn schon dabei? Nach dem Regen kommt der Sonnenschein und dann ist alles schnell vorbei. Und Weg auch manchmal steinig, bist du doch immer da für mich. Mein Herz will ich dir schenken, drum sing ich dieses Lied für dich. Und ist der Weg auch manchmal steinig, bist du doch immer da für mich. So bist nur du. So bist nur du.